zu sehen. So werdet ihr vor allem unabhängig und frei, wenn ihr eurem Herzen folgt. Von uns natürlich das, was die Gesellschaft hergibt, an materiell Zeug. Doch zieht für euch nur die Erinnerung, diese Sachen aber noch zu haben. Eure Freude kommt von innen, ist unabhängig und frei, denn ihr wisst, war wer hat es nicht. So kommt ihr auch nicht in die Pflicht, euch zu rechtfertigen, euch zu streiten. Alle wollen euch ein Schild des Weges begleiten und ihr werdet sie leiden, denn sie wollen begreifen, öfter abschweifen. Stehen und seine eigene Wahrheit sehen und seine eigenen Prüfungen bestehen. Doch im Gegensatz zum Jetzt und zum Hier wird nun nicht mehr gegeneinander gearbeitet. Jeder zieht der gleiche Strang, die Richtung ist die gleiche. Es geht immer voran. Wir werden die Vergangenheit als Vergangenheit sehen und die Zukunft als zu lang. Wir leben im Jetzt und hier, genießen den Tag und jeder gibt, was er kann. Nur manchmal wird noch pausiert, kurz mal ausgeruht. Doch man schaut nach vorne, weiß es geht voran. Weiß es geht voran, ja man schaut nach vorne und man weiß es geht voran. Wird erst klar, wenn wir ein natürliches Wesen erst einmal richtig kennen, können wir seine Wahrheit benennen und uns mit ihm verständigen. Ja, dann ist klar, wofür wir jahrelang unseren inneren Geist bändigen. Es geht voran, wo fang ich an, wo hör ich auf, wann wird gerannt, wann verschnauft. Ist es wichtiger aufzufallen, im Vordergrund zu stehen, als vor uns richtig zu sein, hinten im Geheim. Wahres wird erst klar, wenn wir ein natürliches Wesen erst einmal richtig kennen, können wir seine Wahrheit benennen und uns mit ihm verständigen. Ja, dann ist klar, wofür wir jahrelang unseren inneren Geist bändigen. Wo höre ich auf, wann wird gerade wann verschnauft? Ist es wichtiger aufzufallen, im Vordergrund zu stehen, als wahr und richtig zu sein, hinten im Geheim? Wahres wird erst klar, wenn wir ein natürliches Wesen erst einmal richtig kennen, können wir seine Wahrheit benennen und uns verständigen. Ja, dann wird klar, wofür wir jahrelang unseren inneren Geist bändigen. Ja, dann wird klar, wofür wir jahrelang unseren inneren Geist bändigen. Ja, dann wird klar, wofür wir jahrelang unseren inneren Geist bändigen. Ja, dann wird klar, wofür wir jahrelang unseren inneren Geist bändigen.